Wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch, und er, Allah, wird etwas von euren bösen Taten tilgen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig.